Radio Fest. Sonntagsgedanken. Mit Michael Wiese, der Ihnen einen guten Morgen wünscht. Kennen Sie das Gefühl eines Sonntagsausflugs? Das Wetter ist schön, Sie sind unterwegs. Sie haben ein Ziel, auf das Sie sich freuen. Ein See vielleicht oder ein Café, ein Museum, eine Burg oder ein Freizeitpark. Ich liebe diese Sonntagsausflüge. Sie haben sich seit meiner Kindheit als gutes Gefühl fest in mir verankert. Am vorigen Sonntag war ich mit meiner Frau unterwegs am Aasee in Münster. Dort gibt es den Mühlenhof, ein Freilichtmuseum mit bäuerlichen Gehöften. Am Eingang war zu lesen, dass ein Zinngießer an diesem Tag im Museum zu Gast ist. Bei dem Zinngießer sind wir dann auch stehen geblieben. Es gab eine große Auswahl verschiedenster Figuren und Medaillen zu sehen. Unter anderem zum 500. Reformationsjubiläum eine Lutherfigur. Die habe ich mir angesehen, sie hin und her gewendet, weil ich mich mit solchen Stimmungskäufen immer ein wenig schwer tue. Zu Hause stehen diese Sachen dann rum und werden irgendwann entsorgt. Beim Betrachten der Figuren kamen wir ins Gespräch mit der Frau des Zinngießers. Sie erzählte ganz viel über ihre Arbeit und über die vielen Jahre, die sie und ihr Mann mit diesem Gewerbe hinter sich haben. Irgendwann ging die Frau hinaus und kam nach kurzer Zeit wieder. In der Hand hielt sie eine aus Zinn gefertigte Figur. Sie gab die Figur meiner Frau mit den Worten: "Ich möchte Ihnen diesen Schutzengel schenken. Möge er Sie und alle, die Sie lieb haben, beschützen." Diese Begegnung ist mir in Erinnerung geblieben, weil mir so etwas nicht so oft passiert. Dass ein fremder Mensch uns etwas schenkt und noch einen guten Wunsch damit verbindet. In dem Wunsch hat die Frau uns noch etwas mehr mitgegeben als nur diese Figur. Sie hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es Bereiche im Leben gibt, die wir nicht beeinflussen können. Auch wenn wir gerne in dem Bewusstsein leben, alles regeln und gestalten zu können. Dem ist nicht so und das wird Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, genauso bekannt sein wie mir. Manchmal ist es gut, darauf aufmerksam gemacht zu werden, dass nicht alles in unserer Macht liegt. Dass wir auch in dem Bewusstsein leben dürfen, trotz allem beschützt zu sein. In den guten, aber vor allem auch in den schweren Stunden unseres Lebens. Mögen die Regentropfen sanft auf dein Haupt fallen. Möge der weiche Wind deinen Geist beleben. Möge der sanfte Sonnenschein dein Herz erleuchten. Mögen die Lasten des Tages leicht auf dir liegen und möge unser Gott dich hüllen in den Mantel seiner Liebe. Mit diesem Segenswunsch wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag. Michael Wiese, Diakonie. Radio Fest, Sonntagsgedanken, 100% von hier.